Laut dem südkoreanischen Rundfunk MBC vom 13. Mai wies die UN-Kommission gegen Folterung die Vereinbarung zwischen Südkorea und Japan über die Opfer der Sexualsklaverei der japanischen Armee zurück. Die Kommission beurteilte, dass die Vereinbarung in Bezug auf Entschädigung und Rehabilitation der Opfer sowie auf die Klärung der Wahrheit und das Versprechen der Verhinderung des Rückfalls keinen genügenden Inhalt habe. Es gelte, den Inhalt der Vereinbarung zu ändern, damit die Entschädigung und Rehabilitation der Opfer der Sexualsklaverei der japanischen Armee zustande kämen, forderte die UNO-Organisation.